Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Itipiso bhagava arahang samma sambundo vinja. Sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhammasarati satta deva manussanam buddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo asanditthiko akaliko ehipassiko Openaiko pacattang veditavo nyuhiti supatipanno bhagavato savakasango ujupatipanno bhagavato savakasango nyayapatipanno bhagavato Vakasango Samichi Patipanno Bhagavato Savakasango Yadidam Chattari Purisa Yugani Artha Purisa Pungala Ese Bhagavato Savakasango Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasa evam buddhang saranthanang dhammang sangang cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahesatiyati. So, wir machen immer am Anfang ein bisschen Zusammenfassung von dem, was wir gesprochen haben, damit wir es gut behalten und weitere Informationen absorbieren können. Habe ich nicht recht? Wir haben gesprochen über die Buddha-Gotra, die Familie von Buddha. Was macht die Familie von Buddha? Die übt sich in den Paramis. Das macht die Familie von Buddhas. Und wir haben schon gesagt, dass es gibt Paramis, die zu dem Zustand von guten Mensch führen. Es gibt Paramis, die zu dem Zustand von Göttern führen. Es gibt Paramis, die zu Erlösung führen. Jemand, der sich ernst mit Buddhismus beschäftigt, er soll allmählich sehr vertraut mit allen diesen Paramis. Nur dann wird unsere Kenntnis vollständig. Jetzt die Paramis, die man übt, wie wir schon erklärt haben, wie man sie übt, hängt von Abhinihara. Abhinihara heißt Hingabe, heißt, wie man Entscheidung nach der Entscheidung und Hingabe, was man damit erreichen möchte. Es gibt gemeinsame Paramis, über denen wir gesprochen haben. Es gibt auch besondere Paramis von Buddha, die zu dem Zustand von Buddha führen. Die Paramis, die zu dem Zustand von Buddha führen, sind die Tugenden oder die Vollkommenheiten, die man macht vollkommen für die Welt. Das heißt, mit voller Hingabe für die Welt und damit man para anugaha, damit man lernt alles, was man macht, zugunsten von den anderen. Wie wird dieser Zustand manifestiert? Indem, dass man immer sucht, was gut für die anderen ist und vergisst sich selbst. Und dass man eine feste Überzeugung hat und sehr starke Wille, dass was immer es kostet, was für Leiden es kosten mag, man, was man macht vollkommen für die anderen. Und wie wird das manifestiert? Wie wir das manifestiert, haben wir gesagt, wie spürt man das, indem man immer sich für Wohl der anderen engagiert. In allen Tugenden man sich in Wohl von anderen engagiert. Auch wenn man in Meditation ist, man sich immer für Wohl der anderen engagiert. Auch wenn man ganze Leben in Meditation verbringt. Und wir sind jetzt noch, obwohl wir in Kali Yuga leben, es gibt noch Leute, die ganze Leben Meditation widmen. Wenn sie das machen mit dem Ziel, Hilfe von anderen, dann machen sie das mit dem Ziel, ein Buddha zu werden. Deswegen, damit sie dieses Ziel erreichen, brauchen sie diese große Mitleid und Upaya, Mahakaruna und Upaya. Nach Charyapitaka, Mahakaruna und Upaya ist die Padatthana, ist die Ursache von diesem Zustand, dass man die Entscheidung macht, alles, was man übt, alle gute Taten, die man übt, man übt für die anderen, und indem man sie für anderen übt, man bekommt Maximum Verdienst dafür. Und damit Vollkommenheiten vollkommen werden, braucht man eben Maximumverdienst. Ohne Maximumverdienst werden die Vollkommenheiten nicht vollkommen. Also um diesen Maximumverdienst zu erreichen, was macht jemand, der den Buddha-Weg anschlagen möchte, obwohl er weiß ganz klar, er lernt ganz klar und wird immer, immer mehr im Klaren, was der Weg zur Erlösung ist. Er passt sich an die Wesen, nicht an, er passt sich nicht an Nirvana, obwohl er immer tiefer und tiefer den Zustand von Erlösung erleben kann, indem er die Tugenden, die zur Erlösung führen, übt. Aber mit diesem festen Entschluss, sich an die Menschen anzupassen, an die Wesen anzupassen. Das ist der Zustand von jemandem, der diesen Entschluss genommen hat, den Weg zu Buddha, zu Erleuchtung von Buddha durchzuführen. Dann, damit er feste Fuß in diesem Weg fasst, wie auch jetzt bin ich wieder bei Charyapitaka, wie Charyapitaka erklärt, dieser feste Boden manifestiert sich durch vier Sachen. Wenn man die hat, dann fasst man feste Boden in dem Weg von Buddha. Erste ist Usaha. Usaha heißt, dass man deswegen wird dieser Weg von Buddha sehr oft missverstanden. Jemand, der den Weg von Buddha einschlagen möchte, er hat keine Angst von jeglichen Anstrengungen. Er ist bereit, das Unmögliche zu machen. Das eben in den Jatakas wird immer betont, die erklären den Weg von Buddha, also die Wurzel von unserem Wissen, von dem Weg von Buddha sind und die sind gemeinsame Wurzel für alle buddhistischen Traditionen. Wenn wir über den Weg von Buddha erfahren möchten, wir müssen die Jatakas, die Geschichten, wie der Buddha in früheren Leben geübt, studieren. Das ist die Grundlage für Weisheit über den Weg von Buddha. Die ist davon deriviert. Also in den Jatakas, der Buddha allmählich lernt, das Unmögliche zu machen, indem er das Unmögliche lernt, wird er auch das Unmögliche erreichen. Deswegen, indem er sich an die Wesen anpasst und immer versucht, das Beste zu machen, obwohl er kann auch in niedrigeren Geburten erscheinen. Er erscheint immer als ein außerordentliches Wesen. Er wird sogar Räuber. Er kann sogar viele unheilsame Taten machen, aber er macht die unheilsamen Taten mit einem Geist, das sich sehnt, die höchste Wahrheit sich anzupassen. Also er bleibt immer verbunden mit der Wahrheit und in Suche nach der Wahrheit. In Suche nach der Wahrheit, er kann alles Mögliches machen, damit er tiefer und tiefer in den Gesetz von bedingten Entstehung eingeht. Deswegen kann der Buddha dann auch so klar die Menschen führen, weil er alle möglichen Zustände selbst erfahren hat. Und er hat sie erfahren, nicht als ordentliche Wesen, sondern auch als außerordentliche Wesen, die immer nach dem Höchsten strebt. Das ist wichtig zu verstehen. Zweite, wenn man Fuß in den Weg von Buddha fassen möchte, ist dann, wie wir gesagt haben, Mahakaruna. Er hat großes Mitleid. Durch dieses große Mitleid, obwohl Er lernt den Weg zur Erlösung. Er tritt nicht in Erlösung ein. In dem Sinne, dass er diese Leiden von Samsara verlässt. Er öffnet sich völlig und akzeptiert völlig das Leiden von Samsara. Das ist der Zustand von einem, der sich in dem Wege von Buddha üben möchte. Wie man sich in dem Wege von Buddha übt, ist sehr schwer zu schätzen. Weil indem man sich an die Umstände anpasst, an die Wesen anpasst, können verschiedene Manifestationen entstehen. Zum Beispiel in den Theravada-Ländern, es gibt ein Missverständnis, dass jemand, der Mahayana übt, der hat achtet nicht an Sila, an die Patimokkha-Silas und so weiter. Indem er sich an die Wesen anpasst, dann hat er große Schwierigkeiten, wenn er Patimokkha-Sila hält in einem Land, so wie Deutschland oder Tschechien. Es ist nicht möglich. Aber zum Beispiel, nehmen wir Beispiel aus Burma zum Beispiel, der Mönch, der besonders bekannt war für seine strenge Vinaya. Er hat seinen Schülern nicht mal erlaubt, in Dschungel, diejenigen, die in Asien, Südostasien gelebt haben, in Dschungel, wissen sehr gut, wovon ich spreche, in Dschungel, die haben geübt, die asketische Übungen, haben gewohnt unter den Bäumen seine Schüler. Und er hat nicht erlaubt, nicht mal Moskitonetz. Wo sind Häufen von Moskitos? Der Webu Sayadaw hat nicht erlaubt. So streng war er in Vinaya, weil es in Vinaya Moskitonetz ist nicht erwähnt. Dann, als er alt war, wenn gefragt, was ist eine Abhinihara-Aspiration, jeder hat gedacht, dass er ein Arahat ist. Er will nichts anderes als ein Buddha werden. Die alten Acharyas, die auch sehr bekannt sind für Mitgefühl und die auch sehr bekannt sind für Asketismus, und sind gedacht als Arahats. Die sind, wenn sie Mahayana lernen, zum Beispiel Zen-Tradition, die werden immer erwähnt in diese Lineage, wie sagt man, in den Lineage. Linie. In den Linien von erleuchten Wesen, von erleuchten Bodhisattvas. Also die Frage ist ziemlich kompliziert, weil man hat gewisse Vorstellungen über auch in Theravada, auch in Mahayana, was der Bodhisattva macht. Die Vorstellungen sind ganz anderes, je nachdem, in welchen Zuständen man sich befindet. Der Bodhisattva, er kann sich an alle möglichen Zustände anpassen. Weil sein Ziel ist, von großer Hilfe zu sein für die Menschen und entwickeln alle Hilfsmittel dafür, damit er es machen kann. Deswegen, so wird auch klar von der Lehre von Jatakas, was wird auch erklärt bei den Acharyas, Er sogar studiert weltliche Sachen und beschäftigt sich mit den weltlichen Sachen, damit er sich an die Wesen anpassen kann, und sie führt dann je nach ihrer Möglichkeit entweder zu besserer Mensch zu sein oder zu göttlichem Zustand oder zu Erlösung. Oder je nachdem, nach ihrer Aspiration, Abhinihara, zur Erlösung von Buddhas oder zur Erlösung von Shravakas oder zur Erlösung von Pacheka Buddhas. Er macht sich vertraut mit allen Dhammas. Das ist der Weg von einem Bodhisattva. Das muss man verstehen, ist sehr wichtig. Deswegen, der Bodhisattva lernt, so erklärt zum Beispiel Asanga. Er muss sehr fließend sein in fünf Wissenschaften. Diese spirituelle Wissenschaft, dass jeder, der sich befreien möchte, muss vollkommen durchstudieren. Dann aber er studiert auch Logik. Er studiert Medizin, er studiert Shabda Vidya, er studiert Sprachen, Sprachwissenschaften, die Grammatik und Etymologien. Und er studiert sogar Architektur, Vastu-Shastra, Shilpa, Kunst, Musik und so weiter. Alle Sachen, damit er diese Aspiration erfüllen kann. So wird er allmählich imstande sein, nicht nur die spirituelle Wissenschaften zu bemeistern, sondern auch die weltliche Wissenschaften, die zum Zweck von besseren Mensch, Gott oder Hilfe zu dem Weg sind, indem man, so wie der ehrwürdige Nyanabodhi weiß, wie man die Architektur verbessern, die Gebäude konstruiert, kann man auch viele gute Taten, Möglichkeit, auch den anderen viele gute Taten geben. Das ist dann, was einer, der den Buddha-Weg einschlagen möchte, was er aspiriert, was er immer macht, was er immer lernt, wird zu Nutzen von vielen. Und von den Jatakas wissen wir auch, dass nicht nur der Buddha, sondern auch seine großen Schüler waren beflissen in verschiedenen Wissenschaften und Sachen. Deswegen, sie konnten auch nicht so wie Buddha, aber viele Menschen helfen, indem sie mehr Paramis geübt haben. Dann Usaha, Mahakaruna, zweite, dritte, dann Avatthana. Was heißt Avatthana? Avatthana heißt eigentlich feststehen, wörtlich. Jemand, der den Buddha-Weg einschlagen möchte, er steht fest. In seinem Wille, sich für die Wohl der Menschen an die Welt anzupassen. Er steht fest bei seinem Entschluss, nicht in Nirvana einzutreten, bevor er alle Eigenschaften von Buddha sich eingeeignet hat. Indem etwas fällt, er wird immer weiter versuchen. Deswegen, wie wir später lernen werden, die Paramis, die zu Zustand von Buddha führen, sind geteilt in normale Paramis, die auch wir normale Menschen uns aneignen können, dann die Upa-Paramis, die hohere Paramis und dann die höchste Paramis, Paramaparamita. Die höchste Paramis kann nur der Buddha selbst üben, indem er als Bodhisattva zur Vollkommenheit die Paramis geübt hat. Was ist zum Beispiel die höchste Parami als von Dana? Die höchste Parami von Dana ist, dass man sein Leben opfern kann, ohne jegliche Furcht, mit mit einem festen Geist, der keine Änderung kann. Was ist der mittlere Dana? Wir werden das später lernen, aber jetzt können wir erwähnen. Indem man lernt, auch eigene, so wie Augen oder Fuß oder Hand zu geben. Und normale Dana, was wir üben, ist, dass wir etwas von den Sachen, die man braucht, für äußerliche Sachen, die nützlich sind, geben. Aber wie wir gesagt haben, die Paramis werden zu Paramis von Buddha, nur wenn man die sie macht, für Gunsten der Welt, völlig für Gunsten der Welt. Loka Hitaya, not Atahitaya, nicht für Gunsten von sich selbst. Damit man die Welt damit man die höchste Erfahrung, von Wachezustand macht, höchste Bodhi, das heißt zusammen mit allen Wesen. Das ist Anuttara Samyak Sambodhi. Bodhi zusammen mit allen Wesen, indem man völlig die Wahrheit, völlig sich mit der Wahrheit vereinigt hat. Indem man sogar die Tendenzen zu Unreinheit des Geistes völlig abgeschafft hat. Gut? Keine mehr schlechte Gewohnheiten, alle Gewohnheiten sind dann gute Gewohnheiten. Deswegen der Buddha ist das höchste Muster von allen Wesen, weil alle seine Gewohnheiten sind gute Gewohnheiten. Wenn man sowas lernen möchte, dann wird man viel, viel lernen müssen und große Entschluss nehmen. Wie macht Buddha sowas, oh Bodhisattva sowas, indem er festen Entschluss nimmt, bei Wahrheit zu bleiben. Was immer er macht das durch Sehnen nach der Wahrheit. Er kann sogar schlechte Taten machen, der Bodhisattva, aber er lernt sie zu machen mit Sehnen nach der Wahrheit. Und was er am höchsten schätzt wieder, ist nichts anderes als die Wahrheit. Und er sucht die Wahrheit in den anderen und sucht sie, sich selbst und die anderen an die Wahrheit anzupassen. Deswegen, er gibt alles, was es zu geben ist für die Wahrheit. Und dann gewinnt er immer mehr und mehr, bis er die Wahrheit wird. Der Buddha und Dhamma ist eins. Und wie macht er das? Weil wir über Jataka reden und der Mönch Dhammadipa redet viele Sachen. Werde ich wieder eine Geschichte erzählen von den Jatakas, wie er macht das. Geschickt. Es gibt ein Jataka, das heißt Dhuta-Jataka. Was ist Dhuta? Wir haben im Esszimmer die vier Deva-Dhutas, vier himmlische Boten, oder? Götterboten. Dann es gibt die Bote Jataka, ja, kann man sagen? Dhuta Jataka. Na, okay, aber jetzt erzähle ich, dann wirst du wissen, ist nicht ganz Götterboten. Okay, weil der Buddha immer so großgiebig ist und sich in Großgiebigkeit gibt, Großzügigkeit gibt, er wird immer öfter als König geboren, sogar als Universalkönig. Mehrmals in den Jatakas findet man diese Geschichte. Dieser Jataka ist der Bodhisattva wieder als König von Banaras geboren. Damals, als er als König war, erste Sache, was der gute König macht, ist Großzügigkeit. Dann, weil er der König ist ein Krieger, und der Buddha war der größte Meister aller Zeiten in Kriegerkunsten, der größte Bogenschießer. Das hat er lange, lange geübt. Dass er so gut im Bogenschießen war, ist, weil er das in so vielen früheren Leben gemacht hat. Er war schon früher immer, hat sich, wenn er Gelegenheit hatte, hat sich geschult. Dann, weil er nie alleine essen möchte, und dann hat er bei dem Tor von seinem Palast große, große Tische, Tafel. Und immer hat er alle mögliche Krieger und Minister eingeladen zu den besten Speisen, die es gab, und hat sich immer unheimlich gefreut, dass sie es schätzen konnten. Und da einmal, als sie beim Essen waren, dann kommt plötzlich ein Mann und schreit, Duto Amhi, Duto Amhi Maharaja. Was heißt, ich komme als Bote, der große König. Ich komme als Bote, der große König. Und er guckt, sieht ihn an, er sieht ein bisschen komisch aus. Dann fragt er, na, guter Mensch, von wem bist du Bote? Dann er sagt, großer König, ich bin der Bote von Bauch und von Tanha, von Begierde. Und was macht der jetzt, die anderen Ministern und Krieger wollen ihn wegschmeißen, passen, und der König sagt, nein, nein, nein, lassen Sie ihn kommen und geben Sie ihm die besten Gerichte. Und dann sagt der König, oh du weiser Mann, das ist genau, was ich bin. Deswegen, wir sind Brüder, und er macht Gastfreundschaft, beste Gastfreundschaft für ihn, für den besonderen Gast, und gibt ihm die besten Sachen, die er hat. So übt sich der gute Bodhisattva in Wahrheit. Wenn er Wahrheit am höchsten schätzt und dann die Leute, die Wahrheit sagen, dann schätzt er am höchsten. Deswegen wird in den Jatakas gesagt, dass der Buddha kann alle mögliche der Bodhisattva kann alle mögliche unheilsame Taten tut, weil er lernt die Paramis, aber er kann nie lügen. Das ist nicht leicht. Wir werden darüber dann später reden können, im Rahmen von Paramis, damit man die Paramis richtig übt. Erster Entschluss ist bei Satcha. Bei Wahrheit. Wenn man Entschluss bei Wahrheit hat, dann allmählich lernt man auch Entschluss zu Tyaga oder Tyaga, zu loslassen. Durch Wahrheit kommt man zu loslassen. Ohne tieferen Verständnis von Wahrheit wird man nicht zu tieferen Loslassen kommen können. Und wie gesagt, wie die Acharya sagen, der Zustand von Buddha ist nichts anderes als vollkommene Loslassen. Wir sind nicht Buddhas, indem wir das nicht machen können. Okay, dann Wir haben über diese vier Buddha-Parami-Bhumis, die vier Grundlagen für die Paramis von Buddha. Wir haben erwähnt, erste, Usaha, diese große Anstrengung. Was es immer kosten wird. Das haben wir erwähnt. Durch diese Anstrengung, wir haben erwähnt auch, Avatana, er hat diesen Entschluss, was es immer kosten mag, denn zu Wohle von den Wesen zu arbeiten. Dann hat er Weisheit. Das heißt, in Charyapitaka heißt es Umaga. Umaga ist sehr schwer zu übersetzen. Umaga, es gibt Umaga-Jataka, einen von den wichtigen Jatakas. In Umaga heißt eigentlich Tunnel. Ein Tunnel. Warum Weisheit heißt Tunnel? Konnte ich den Moment unterbrechen? Bei den vier, die wir gerade gehabt haben, was war nur das vierte? Jetzt habe ich noch, bin ich noch nicht gekommen zu vierte. Vierte ist die Suche nach den Vorteilen von anderen. Oder die Tätigkeit zu Wohl der anderen. Also. Und Omaga gehört zu drei oder das gehört gar nicht dazu? Omaga, diese Tunnelweisheit, das ist auch Das eines ist von den ein vier. von den vier. Muss man Weisheit haben? Muss man große Anstrengung haben, muss man Weisheit haben, welche Weisheit werde ich jetzt erklären, muss man Entschluss haben, fest sein in dem Entschluss, was immer es kostet, alles lernen, damit man den Wesen helfen kann und sich in engagieren in Hilfe für die Wesen. Mahakaruna. Mahakaruna. Mahakaruna. Dann Mahakaruna kommt. Mahakaruna. Umaga. Ja. Auf jeden Fall, diese Mahakaruna kommt auch in den Bedingungen. Aber in diesen vier dann, Mahakaruna ist natürlich dabei, indem man den Entschluss macht, wegen Mitleid in der Welt zu bleiben. Was immer es für Leiden kosten mag. Dann kommt diese Umaga, habe ich nicht erklärt. Umaga heißt Tunnel. In dem, welchem Sinne Tunnel? Wenn es nicht oben geht, macht so wie in der guten Schweiz, macht man Tunnel. Immer und geht man durch. So genau, das ist Hilfsmittel. Der Buddha, der Bodhisattva lernt, wenn es nicht so geht, dann macht er so und geht er durch als Sieger. Ja, das ist diese Weisheit von Heilmitteln. Hm? In diesem Sinne, wenn er wie ein Umaga Jataka, dann kann er alle Leute, die er zu Sicherheit führen möchte, führt er zu Sicherheit durch den Tunnel. Das sind die Heilsmittel, der Bodhisattva, der jemand, der Buddha-Weg anschlagen möchte, sammelt. Hilfsmittel, oder? Hilfsmittel. Upaya, Kosala. Hilfsmittel. Das, was zu Heil führt. Was macht der Bodhisattva? Was macht jemand, der sich für den Buddha-Weg entschlossen hat, der Abhinihara hat für den Buddha-Weg? Was macht er? Er durch seine große Mitleid, er sammelt Mittel, damit er durch, wenn es nicht oben geht, durch Tunnel die Wesen zur Sicherheit bringt. Also wie wird man den Wesen helfen können? Indem man den Wesen Freude und Sicherheit gibt. Das ist genau, was der Bodhisattva lernt, damit er Buddha wird. Indem er lernt, den Menschen Freude und Sicherheit geben. Und jede Erfahrung, die er macht, er versucht, mit dieser Perspektive zu machen. Hitta und Kema. Hm? Zwei Sachen. Die Aspiration von jemandem, der den Buddha wegschlägt, ist, seine Taten sollen für Hitta und Kema von anderen, für Gunsten, hm? Kann man Hitta sagen? Gunsten? Für Wohl. Für Wohl und Sicherheit. Indem er so macht, dann erreicht er große Wohl und große Sicherheit. Indem er den anderen Wohl und Sicherheit die anderen zu Wohl und Sicherheit führt, gewinnt er immer größere Wohl und Sicherheit. Müssen denn die anderen auch was machen oder kriegen wir alles geschenkt? Die anderen, der Bodhisattva lernt, wenn er was schenkt, er lernt zu schenken mit Weisheit. Wenn jemand das nicht schätzen kann, er schenkt nicht, wenn jemand nicht richtige Weg anschlagen kann, wenn er sieht, dass er nicht diese Möglichkeit hat, er auch schenkt nicht. Nur wenn er sieht, dass es zu Wohl und zur Sicherheit führt, dann schenkt er alles. Wie in dieser Dutta Jataka, auch wenn jemand nach der Wahrheit sich richtet, dann öffnet ihn der Buddha zur Wahrheit. Wenn jemand sich nicht nach der Wahrheit richtet, dann schenkt er nicht. Aber im letzten Ende, alle richten sich nach der Wahrheit. Sogar der Devadatta, so wird geschrieben, der den Buddha in unzähligen Existenzen immer gesucht hat zu schaden. Im letzten Ende, in dem der Buddha so vielmals sein eigenes Leben ihm geopfert hat. Hm? Als er Elefant war, dann hat er ihm seine Stoß, ja, seine Zähne, alles gegeben. Hm? Obwohl er ihn verraten hat und er König war zornig und wollte ihn töten, als er das erfahren hat, was für üble Taten er gemacht hat. Er hat ihn geschützt. Im letzten Ende, er hat auch als Buddha, vollkommener Buddha geworden ist, er hat versucht, mehrmals ihn zu töten. Das sind sehr bekannte Geschichten. Aber der Buddha nimmt nie Rache oder nie ärgert sich. Warum? Weil er sein Wissen ist grenzlos. Deswegen weiß er, wenn der Devadatta geht zu Avicii, er nimmt Zuflucht zu Buddha und er wird nach unzähligen Kalpas, wenn er aus Avicii weggeht, er wird ein Pacheka Buddha werden. So groß ist Mitleid von Buddha. Aber wenn er schenkt mit Weisheit. Zum Beispiel in Vesantara Jataka, das ist der bekannteste von allen Jatakas, Prinz Vesantara, der alles geschenkt hat, seine Kinder, seine Frau, weil er die besten Sachen von Königreich geschenkt hat, wurde er verbannt. Aber seine Kinder hat er einem Brahmanen, den sie gequält hat, geschenkt. Der war nicht nach den Kommentaren niemand anderer als Devadatta auch. Trotzdem hat er geschenkt, weil er weiß, dass er alles zurückbekommt und noch mehr. Das ist dann Weisheit. Umaga. Man geht durch Tunnel. Damit man große Licht sieht. Wenn man nicht durch Tunnel gegangen ist, wird man nicht große Licht sehen können. Deswegen diese Weisheit von Heilmitteln heißt auch Tunnel. Man hat Entschluss, fester Entschluss, was immer es kostet, welche Leiden es kostet, man bleibt in Samsara, um den anderen zu helfen. Okay, jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir gestern, jetzt sind fast unsere Zeit zu Ende. Gestern haben wir angefangen zu reden über die gemeinsamen Sachen, die gemeinsamen Paramis, die alle, die zur Erlösung kommen möchten. Und die Lehre von Buddha im letzten Sinne hat nur einen Geschmack von Erlösung. Der Bodhisattva wird auch nichts anderes als Erlösung. Und er erreicht Erlösung. Sonst ist er nicht der Bodhisattva. die gemeinsamen Tugenden sind Voraussetzung für die Weisheit. Die aus diesem Ufer von Leiden zu dem anderen Ufer Freiheit von Leiden führen. Das ist genauso für Bodhisattva, genauso für Shravakas, genauso für alle, die zur Erlösung kommen möchten. Die müssen sich in diesen guten Gewohnheiten üben. Die heißen dann Charana Dhammas. Jetzt, wie man sie in diesen übt, ob mit Aspiration von Buddha zu werden oder Aspiration aus dem Leiden von Samsara wegzugehen und sich mit der Seligkeit von Nirvana vereinigen. Egal, diese gute Gewohnheiten muss man einfach haben, damit man aus dem Leiden weggeht und wahre Seligkeit, wahre Tapferkeit erlebt, die auf Weisheit basiert ist. Wir haben gesagt, dass jemand, der Erlösung erreichen möchte, er muss in sich haben die Bijas, die Samen von Charana, von dem richtigen Verhalten, haben wir so übersetzt, und von Panya, von Weisheit. Panya, Weisheit kann nicht kommen, wenn diese guten Gewohnheiten nicht da sind. Und Panya ist dann nichts anderes als dann Vipassana, die die nur zur Erleuchtung führen kann. Vipassana heißt, dass man sieht die Sachen, wie sie wirklich sind. Yatha Bhuta. Man wird nie imstande sein, die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Und von diesem Ufer von weltlichen Leiden zu dem anderen Ufer von Erlösung zu gehen, wenn man nicht diese gute Gewohnheiten sich eingeeignet hat. Dann über die vier ersten haben wir gestern gesprochen, richtig? Drei nur? Ja. Erst ist Sila Samvara. Wir haben das Sila Samvara, sind dann die besonders die 10 Kusala Kamapata. Die haben wir erklärt, glaube ich, gestern. Die ersten 3 gehören zu den guten Taten von Kerpa, die nächsten 4 zu guten Taten von der Sprache und die nächste 3 zu den guten Taten von Geist. Die guten Taten von Geist sind die wichtigsten, natürlich. im letzten Ende die Lehre von Buddha ist die Lehre der Weisheit. Und andere Sachen sind die Mittel zur Weisheit. Okay, jetzt Sila Samvara haben wir erklärt, dann Indriyesu Gutadwara. Indriyesu in Bezug zu den Fakultäten, wir haben 6 Fakultäten, alles was wir in der Welt erfahren, können wir nur erfahren durch diese 6 Fakultäten. Wenn man was erfährt, was dann sind es nur durch diese 6 Tore. Das ist alles. Das ist die Welt. Was ist denn die 6? Was ist denn die 6? Geist. Man kann den Geist nur zähmen, wenn man die 5 Sinnentore zähmt. Sonst wird man nie imstande sein, den Geist zu zähmen. Und wir haben gestern gesprochen von Essenz, von diesem Zähmen, von den Fakultäten. Man zähmt die Fakultäten, indem man nicht anhaftet an Zeichen von dem Objekt, ob es angenehme Zeichen ist oder unangenehme Zeichen ist. Man haftet nie daran. Und wie schafft man das? Dass man kontinuell seinen Geist schützt. Und wie schützt man kontinuell seinen Geist? Durch Sati natürlich. Durch Achtsamkeit. Dann die Hilfe. Man kann das nicht erfolgreich machen, wenn man nicht essen. Das haben wir erklärt. Bhojane Matanyuta. Das gehört dazu, indem man Geschmack ziegelt. Dann wird man mittlere Weg in Essen suchen. Essen im Buddhismus hat auch breite Bedeutung und kleine Bedeutung. Kleine Bedeutung ist, was wir rezitieren morgen, diese Essen, so gut wie es auch aussieht, wird verwertet. Wenn es durch den Körper geht, rezitieren wir oder nicht? Ich glaube, ja. Also, dieses Essen gehört nur eigentlich im breiten Sinne. Wir sind abhängig von 4 Sorten von Essen. Andere Sorte ist Berührung. Wenn wir nicht berühren, wir können nicht leben. Andere ist Wille. Wenn wir nicht wollen, wir können nicht leben. Andere Wille ist Unterscheidung, Geist. Wenn wir nicht unterscheiden, wir können auch nicht leben. Also in engen Sinne Essen ist Ham-Ham. Aber in breiten Sinne eigentlich alles, was wir zum Leben brauchen, ist Essen. Nahrung. Nahrung. In Essen muss man mittleren Weg einschlagen, indem man den kann man nur so machen, wenn man nicht an Zeichen von dem Objekt, von dem angenehmen Objekt hängt, den man berührt, den man will, den man unterscheidet und man auch zürnt nicht gegenüber unangenehme Berührung. Das ist dann mittlerer Weg in Essen in breiten Sinne. Damit wir leben, wir brauchen Nahrung, aber indem wir die Nahrung mit lernen einzunehmen, mit mittlerem Maß, dann werden unsere Hindernisse immer weniger. Dann Schlaf, damit Vierte. Das heißt Schlafyoga, Jagarata Anuyuta, Schlafyoga. Nach der Buddha hat empfohlen seinen Schülern, dass sie wie lange schlafen sollen? Ein Yama. Was ist ein Yama? 4 Stunden. In Indien ein Tag hat 6 Yama, die Nacht 3 Yama, Tag 3 Yama, in mittlere Yama von der Nacht, das heißt von 10 Uhr bis 2 Uhr, der gut geübte Schüler von Buddha schläft. Andere Zeit, dann bleibt er wach, nicht leicht zu machen. Dazu braucht man viel, viel Samadhi zu üben, sonst geht das nicht, weil Samadhi ist auch so wie Schlaf. Aber ganz anderes, aber doch so wie Schlaf. In Samadhi ist man, der Geist ist sehr, sehr hell. Aber in Schlaf, der Geist ist dumm wie was? Ich sage nicht wie ein Esel, sonst der Esel ärgert sich. Dann sage ich, Ochse, sagen wir auch nicht, der ärgert sich wie Kartoffel, sehr gut. Dumm wie Kartoffel, sehr gut gesagt. Na prima. Geht immer weiter. Und jetzt kommen wir haben gesagt zu den Sattasudama. Sattasudama, was heißt Sattasudama? Die 7 gute Dhammas, gute Elemente, die man sich gute Gewohnheiten, gute Elemente, gute Sachen, die man sich aneignen muss. Aneignen. Wer hat der gute Dhammadipa sowas? Aneignen. Wo habe ich das gefunden? Aneignen. Wahrscheinlich kommt vom früheren Leben. Okay, aneigen. Anders einverleiben. Du hast wahrscheinlich von einverleiben die gleiche Bedeutung wie aneignen. Einverleiben. Wunderschön. So. Da bin ich sehr froh. Dann, was muss sich der gute Wesen, das den Weg zur Erlösung einschlagen möchte, einverleiben? Gutes Deutsch, ne? Tunnel. Ne, da bin ich, wir sind bei gemeinsamen Sachen. Was kommt erst? Von allen guten Eigenschaften, was kommt erst? In Abhidhamma, naja, das haben wir, aber das ist nicht Chetasika, das ist nicht Eigenschaft im Sinne von Kraft des Geistes, dass diese Inhalt des Geistes bestimmt. Erste in den, egal ob sie lernen Abhidharma Kosha oder Vijnanavada oder Theravada Abhidharma, erste von den guten Freunden, von den guten geistlichen Eigenschaften, geistlichen Faktoren, ist Sada. Ohne Sada, alle anderen Eigenschaften haben keine Kraft. Nur Sada dann gibt Kraft und Grundlage zu den anderen guten Eigenschaften. Alles, was Gutes kommt, in Richtung von Heilsamen, kommt durch Sada. Und buddhistische Sada oder Shraddha ist nicht, dass wir sollen wissen, ist nicht einfach blinde Glaube, sondern es es wird definiert als Okapana, Avakalpana. Man muss sich mit dem, was man glaubt, arrangieren. Man muss das in dem Geist richtig fassen. In diesem Sinne ist das mehr Sada ist Überzeugung, oder? Wie kann man am besten ja, übersetzen? Aspekt, ja. Trauen. Überzeugung. Und Überzeugung über was? Was ist Sada im Sinne von Buddhismus? Über Atta Sadeya Vatu. Kennen Sie Atta Sadeya Vatu? Acht Gegenstände von Glauben oder von Überzeugung von einem Buddhist. Wenn er diese hat, dann kann er Erlösung verwirklichen. Wenn er nicht hat, dann kann er nicht Erlösung, obwohl er mag haben Glaube, aber er kann nicht definitive Erlösung im buddhistischen Sinne erreichen. Was sind die acht Gegenstände von Glaube oder Überzeugung für einen Buddhist? Soll ich erklären? Na prima. Erste ist die Ti Ratana, Buddha Dhamma Sangha. Man ist fest überzeugt. Über die Eigenschaften über die Qualitäten von Buddha, Dhamma, Sangha, dass diese Qualitäten dann zu Erlösung führen, zu Nibbana führen. Und ich habe eine Frage, ist das jetzt Sada? Ist das jetzt das fünfte von den allgemeinen? Fünfte. Die 15 Gewohnheiten oder Eigenschaften sind verteilt dann in drei Teile. Erste ist dann diese vier, die wir genannt haben, die haben alle engen Bezug zu Sila, das ist Wesen von Sila. Zweite, dann sind die sieben gute Freunde, sieben gute Dhamma, wie kann man hier Dhamma am besten übersetzen? Sieben gute Dinge, die man sich Dhamma Unterstützung Dinge, sieben gute Dinge, die man sich einverleiben, der man sich, jetzt bleibe ich bei einverleiben, das gefällt mir sehr. Man muss sich einverleiben. Damit man schafft, was man danach man sich sehnt, also Erlösung. Erste Sada zu Artha Sadeyavatu, acht Gegenstände von Überzeugung, Buddha Dhamma Sangha, die Qualitäten von Buddha Dhamma Sangha, die aus dem, die sind drei, vier, die aus dem Leiden von der Welt zu Erfahrung von Erlösung führen. Sangha ist hier gemeint, die Sangha von denen, die unmittelbar die höchste Wahrheit erfahren haben. Das ist die wahre Sangha. Diejenigen, die nicht unmittelbar die höchste Wahrheit erfahren haben, sind so konventionelle Sangha. Aber hier ist gemeint die wahre Sangha. Sangha von denjenigen, die, wenn sie Bodhisattva sind, dann die haben die Bodhisattva-Bhumi erreicht, die, wenn sie Schüler sind, sie haben mindestens Sotapanna, erste Frucht der Vollwachen, der Wachenzustand erreicht haben. Und des Weges zu Wachenzustand erreicht haben. Habe ich mich gut ausgedrückt? Na prima. Okay. Dann kommt was? Dann kommt, man muss feste Überzeugung haben an Gesetz von Karma. Was ist Gesetz von Karma? An die fünf Aggregate Khandas in der Vergangenheit, fünf Aggregate in Gegenwart und fünf Aggregate in Zukunft. Das ist alles, was man in der Welt erfährt. Und wenn man sie erfährt, sieht man kein beständiges Wesen, rezitieren wir bei Mittagessen? Frühstück. Frühstück. Entschuldigung. Kein beständiges Wesen. Hm? Keine beständige Frau, kein beständiger Mann, hm? Kein beständiges Wesen. Nur diese fünf Aggregate. Dadurch geht, dadurch platziert, hm? Sagt man auf guten Deutsch, dadurch platziert diese falsche Vorstellung von einem festen Kern in Wesen, hm? In der Welt. Platziert, sagt man. Nein, platziert. Platziert. Verschwindet. Verplatzt. Zerplatzt. Ah ja, wo hat er damals die Verplatziert gefunden? Wahrscheinlich in dem früheren Leben. Verplatzt. Zerplatzt. Zerplatzt. Na prima. Zerplatzt. Dann, wenn man Aggregate sieht, zerplatzt diese falsche Vorstellung von beständigen Wesen. Hm? Wenn man die zwölf Sphären von Wahrnehmung sieht, zerplatzt die falsche Vorstellung von einem Bhokta, Bhokta heißt einem beständigen Wesen, das genießt die Eindrücke von den Sinnen. Wenn man die 18 Dhatus, Elemente der Wahrnehmung sieht, dann zerplatzt. Ja, zerplatzt die falsche Vorstellung von einem Charakter, von einem Macher, der beständig ist, der etwas macht. Das sind dann Ergänzungen zu den fünf Aggregaten. Was man in Zukunft war, sind nur diese, ein Prozess. In Vergangenheit war nur diese fünf Aggregate, Ergänzung, 12 Sphären von Wahrnehmung, 18 Elemente von Wahrnehmung. Was man jetzt ist, ist nur das. Und was man in Zukunft wird, solange man in Samsara bleibt, sind nur diese, nichts anderes. Hm? Das ist, was der jemand, der Sadda hat, im buddhistischen Sinne, ist fest überzeugt. Hm? Obwohl er es noch nicht unmittelbar erfahren hat, er ist fest überzeugt daran. Darum glaubt er fest an Gesetz von Karma. Hm? Wir sind alle Produkte von Karma. Das ist Karma, das uns macht, wie wir sind. Hm? Was ist die vierte Eigenschaft? Was ist? Vierte Eigenschaft. Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha. Vierte ist die fünf Aggregate in Vergangenheit, fünf Aggregate, jetzt und sechste, fünf Aggregate in Zukunft. Siebte ist bedingte Entstehung. Alles, was es gibt, ist nur bedingte Entstehung. Wie Gesetz von Ursache und Wirkung. Danach muss man sich richten. Das ist, was wir glauben. Und achte Gegenstand von Sada sind die Shikshapadas, die Lehren, die der Erhabene gelehrt hat, wie sie in den 12 oder 9 Teilen von Tipitaka erhalten sind. Die muss man glauben. Ist das klar? Shikshapada sind Anweisungen. Die Anweisungen von den Erhabenen. Wie man sich verhalten soll, wie man zu Wohl kommt, wie man was man zu lernen hat, damit man die Wahrheit erfährt. Das heißt Shikshapada. Pali Sikhapada, Sanskrit Shikshapada, Sikhapada. Weil ich ein Student von Sanskrit bin, ich automatisch wechsle zu. Ja. Das sind dann diese 8 Gegenstände von Glaube oder von Sada für einen, der zur Erlösung im buddhistischen Sinne kommen möchte. Egal, ob es Erlösung ist von Buddha oder von den Schülern. Das sind die Gegenstände von Überzeugung. Und unsere Zeit ist vorbei und wir erklären die anderen dann morgen. Die anderen folgen nach Sada. Und was sind die anderen? Die wahren Devadutas. Du hast von Devadutas gesprochen. Auf einer Seite, man benutzt für Devaduta, für die Boten der Götter, die 4, die wir im Esszimmer haben. An anderer Seite benutzt man für Devadutas Hari Otapa. Scham und Furcht von schlechten, von Scheu von schlechten Taten. Diese Folgen Sada. Wenn man Sada hat, je mehr man Sada hat, desto deutlicher wird Scheu und Scham und Scheu von üblen Taten. Das sind zwei. Was dann andere erkläre ich morgen und was mit Hari Otapa, was das ungefähr bedeutet, erklären wir auch morgen. Das sind auch die Devadutas. Manchmal sind Devadutas genannt die 4, manchmal diese 2. gibt es auch Jatakas, in denen der Buddha rettet seine Brüder, indem sie werden von Yaksha, von Dämon gefressen, wenn sie nicht antworten, was sind die Devadamas, was sind die Sachen von Devas. Dann der eine Bruder sagt, das sind der Mond und die Sonne, das sind die Sachen von den Devas, frisst. Andere sagt, das sind die 10 Richtungen, weil alles ist göttliche Welt, der Dämon frisst. Dann der Bodhisattva sagt, es ist Riotapa, der Dämon gibt ihm Leben und auch den Brüdern. Auch gute Jataka-Geschichte. Aber wir werden noch viele andere Herren kennen. Okay, dann jetzt machen wir Pause.